Jetzt wurde ich einer Erschütterung ausgesetzt, und indem ich der Kollision bewusst wurde, verlangte ich auch danach, aus meiner Anonymität herauszukommen. Doch ich hatte nichts aufzuweisen, was das Interesse anderer hätte wecken können. Hinter mir schwammen die Tischflächen, beladen mit Papieren, dazwischen ragten Säulen und Postamente auf. Der Mechanismus der Produktion, die hier stattfand, war mir noch unbekannt. Dass Brecht sich zurückzog in eine Schutzhülle aus Kälte, war gleichgültig. Zu rechnen waren nur die Werke, die bis ins kleinste Gedicht von der Anteilnahme an Geschehnissen sprachen, die meine eigene Existenz berührten. Das Zusammenrufen von Sachverständigen, das Lauern wie in einem Schalltrichter, das Vorschnellen zum Aufnehmen von Informationen, der Prozess des Umschmelzens der Impulse, dies schien zu seiner Arbeitsmethode zu gehören. Das kollektive Wissen, das er in sich einsog, verlieh allem, was er niederschrieb, eine allgemeingültige politische Bedeutung. Doch war das Politische hier so zu verstehen, dass es seine Wirkung aus dem Bereich des Zusammenlebens der Menschen bezog. Mit scheinbarem Hochmut fing er die Schwankungen in den Ansichten auf, und es war mir, als sei das Hämmern zu hören, mit dem er aus dem Konträren eine Kette von Folgerichtigkeit herstellte. Wie aber, fragte ich mich, ließ sich diese politische Fähigkeit in solchem Maß auf das Medium der Dichtung übertragen, dass dieses die Eigenschaft erhielt, ganz in der gegenwärtigen Zeit zu stehen und zugleich eine völlige Autonomie zur Geltung zu bringen. Wir neigten dazu, darin übereinzustimmen, dass die Politik, die über das Los der Nationen entschied, alles, was zur künstlerischen Sprache gehörte, zurücktreten lassen müsse. Erwägungen über andere Ausdrucksformen als jene, die sich direkt auf die aktuellen Probleme bezogen, wären fast einer Verächtlichmachung des ungeheuren Kräftemessens zur Erhaltung des Friedens gleichgekommen. Und doch rückte ich, nach den vielen Vorbereitungen, dem, das ich als meine Aufgabe ansah, näher. Berufsschreiber, das klang wie Berufsrevolutionär. Wie hinter diesen die vielen standen, von denen die Revolution ausgetragen wurde, so standen sie auch hinter dem Schreibenden, überprüften, was er für sich allein ersonnen hatte, und gaben seinen Worten durch ihre Gedankenkonzentration erst ihr eigentliches Leben. Planende, Erfindende waren wir alle. Nach dem Werkzeug hatten wir zu suchen, das wir am besten zu handhaben vermochten. Wäre ich allein mit Brecht gewesen, so hätte ich zu ihm gesagt, dass mich das Aufeinanderprallen zweier bisher gleichwertig erscheinender Mittel plötzlich die Wahl des einen, des Künstlerischen, treffen ließ. Nicht einen Abstand zu meinem politischen Weg, meinen eingegangenen Bindungen, meiner Grundhaltung stellte ich dadurch her, dies alles bestand weiter fort, jedoch erkannte ich, dass der Wunsch von mir Besitz ergriffen hatte, zum Schüler meiner eigenen Erfahrungen zu werden, diese nicht länger zurückzustellen, sondern so genau wie möglich zu artikulieren. Ich stand auf, Blicke wandten sich mir zu und gleich wieder, da ich nichts sagte, von mir ab. In einer Werkhalle befand ich mich, oder, da die Anstrengung, die Instrumente und Maschinen hier kennenzulernen, mich einer Ohnmacht nahebrachte, in einem Folterkeller. Brecht war beheimatet zwischen diesen bedrohlichen Gestellen und Bänken. Listig saß er in seiner ledernen Schutzgrube, die knöchernen Hände aneinander gelegt. Er konnte sich zurechtfinden in dem Gespinst aus Sprache, das sich abhob von der Zersetzung, die aufzuhalten wir nicht fähig gewesen waren. Das umnachtete Geschrei war mir noch näher als die Aussage, mit der ich den Torturen hätte begegnen können. Über die Manuskripte, Notizzettel, Bühnenmodelle rauschten die Prognosen der nächsten Entwicklungsstadien hin. Wie das Mögliche zu einer Schwallwoge aus Vokalen und Konsonanten wurde, die auf mich zurollte und einschlug, so war alles, was ich in mir trug, während der endlosen Tage in den Fabriken und Werkstätten zusammengespült, ineinander gestampft worden. Die Antworten, die ich geben wollte, mussten sich aus einem lebenslangen Druck befreien. Die Maschinerien dröhnten im Raum. Mewis, Warnke, einige andere, deren Namen ich nicht kannte, bauten ein Gerüst, das sie vor den Zerfall, die Katastrophe stellten. Immer wieder neue Arten der Verteidigung vermochten sie zu ersinnen. Auch Brecht, auf andere Weise, befasste sich mit Beständigem. Lichtspiegelungen auf seinen Brillengläsern weckten den Eindruck von zwei glühenden Pupillen. Spitz stieß die Nase vor. Seine Mundwinkel waren bräunlich gefärbt vom Saft der zerkauten Zigarre. Ein Mädchen, etwa achtjährig, Brechts Tochter, ging zwischen den Sitzenden umher, trat ihnen auf die Füße. Brecht schimpfte. Alles, was sich auf dem Boden befinde, sagte das Kind auf Dänisch, sei zum Betreten doch da. Unversehens löste sich das Gespräch auf. Letzte Sätze verflüchtigten sich. Nur hier und da noch geflüsterte, gemurmelte Worte. Aus den Schatten stieg eine Figur auf, die sich als Dichterfürst gab. Stramm, mit Mähne, groß angelegten, doch zerfließenden Gesichtszügen, beugte sich über Brecht, redete betulich auf ihn ein. Brecht drehte sich, dem spritzenden Speichel ausweichend, von ihm ab. Greit gehörte, wie die beiden schwedischen Schriftsteller Matthies und Ljungdahl, dem Stab seiner Helfer und Ratgeber an. Nicht nur hatte Greit sich durch seine Ehe mit der Schwester des Bankiers Aschberg eine pompöse Stellung zwischen den Emigranten erworben, auch seine Schauspielerschulung ermächtigte ihn dazu, jedem seiner Worte Bedeutsamkeit, Feierlichkeit zu verleihen. Einige seiner Bemerkungen wollten glauben lassen, dass er Brecht zu einer Sammlung von Aphorismen inspiriert habe. Auch seine schwedischen Freunde waren zu ihm hingetreten, er saß zusammengesunken, hörte müde ihren Berichten zu, die sich auf literarische Pläne bezogen. Ich sah Rosalindes Gesicht gelblich in der Tür zur Halle. Weigel, in verwaschener blauer Schürze, wartete ungeduldig, dass die Gäste sich entfernen möchten. Bischof, Lindner brachen auf. Andere Gruppen erhoben sich langsam, schwankend zwischen den Tischen und Truhen, in dunklen Gräben steckten die Beine. Draußen, auf den Stämmen der Föhren, lag rot der Widerschein der untergehenden Sonne. Ich versuchte, mich zu entsinnen, was mich vorhin gleich einer Ahnung neuer Möglichkeiten durchfahren hatte, fand aber nur Leere. Eine Annäherung an Brecht war nicht mehr möglich. Niemand verabschiedete sich. Einzeln, in größeren Abständen, stahlen sich die Besucher aus dem Garten. Mewis winkte mich zu sich und seinen Begleitern. Ehe wir auseinandergingen, hatte ich einen Auftrag von ihm erhalten. Beim Verlassen der Tür trat Steffin neben mich. Sie legte leicht ihre Hand auf meinen Arm. In den nächsten Tagen, sagte sie, könnte ich einmal nachmittags kommen. Als ich mit Rosalinde über diese Stunden sprach, lag die Arbeit, die mir übertragen worden war, schon wie ein von Schweigen umgebener Block in mir. Die Beteiligung an einer konspirativen Tätigkeit hatte etwas Einfaches, Selbstverständliches an sich und schien mit Gefahren nicht verbunden zu sein. Ich führte den Auftrag nach Bischofs Regel mit Zuversicht aus, gleichsam als Spaziergänger, der sich von keinem Zwischenfall überrumpeln lässt und bei etwa aufkommenden Fragen völlig in seiner Legalität verharrt. Was ich zu tun hatte, fügte sich sogleich in eine alltägliche Routine ein. Vielleicht besaß es beim Gespräch mit Rosalinde noch einen Anflug von Neuigkeit, doch machte sich dies höchstens in der Überlegung geltend, dass ich nie etwas darüber verlauten lassen würde. Wenn mich das Vorhaben anfangs in eine Spannung versetzt hatte, so deshalb, weil es mich wieder in größere Zusammenhänge einfügte. In der Hitze der letzten Augusttage gingen wir durch die Stadt. Ich schob mein Fahrrad, das ich für 10 Kronen im Fundbüro der Polizei unten an der Drottninggata gekauft hatte, neben mir her. Rosalinde wandte sich gegen meine Erklärung, dass der Verworrenheit unserer Tage mit nüchterner Beurteilung beizukommen sei, dass sich das Grauen, die Fehlschaltungen und Schockwirkungen wie gewöhnliche Vorgänge zerlegen ließen. Nichts Wünschenswertes wollte sie in dem Anpassungsvermögen an den verschrobenen Zustand sehen. Diesen wie etwas Gültiges zu behandeln, das wäre ein Nachgeben, eine Kapitulation vor der Terrorisierung des Denkens. »Wenn ein Krieg kommt«, sagte sie, »so kommt er nicht, weil es uns nicht gelungen ist, genügend auf die Entstellungen einzugehen, sondern weil wir uns viel zu viel mit ihnen abgegeben haben.« Ich brachte den Kampf ihres Vaters zur Sprache. »Sein Pazifismus«, sagte ich, »seine jahrzehntelangen Angriffe gegen die Militaristen und Chauvinisten waren Bestandteil der großen Anstrengung, den Vernichtungstrieb zu überwinden. Zehntausende standen neben ihm, doch sie waren noch nicht stark genug. Erst wenn sich das Truggebilde von der Vernunft durchdringen ließe, könnte es niedergerissen werden.« Ich gab zu, dass beim ständigen Umgang mit kranken Ordnungen auch in uns selber Missbildungen entstehen mussten, doch dies war der Preis, den wir zu zahlen hatten, wenn eine Gegenwehr überhaupt stattfinden sollte. Es ging nicht allein um die Bekämpfung des Faschismus, dieser war, wenn sich in ihm die Gewalt auch am deutlichsten abzeichnete, nur Teil eines weltweiten Zerstörungsplans, hinter dem die Schaltwerke von Trusts und Kartellen standen. Alle Kontinente waren durchsetzt von Raubtum, Knechtung, Aussaugung und die Mächte, die uns erschrecken und lähmen wollten, waren keine Phantome, sondern alle beim Namen zu nennen. Das geringste Zeichen von Nachgeben unsererseits trug zur Förderung ihres Wachstums bei, und unser Wissen reichte nicht aus, um ihren ständig gesteigerten Plünderungen beikommen zu können. Wenn es zum Krieg kommen würde, so lag das Furchtbare darin, dass es noch kein Krieg wäre zur Herstellung von Gerechtigkeit, sondern ein Krieg zwischen Geschäftsgiganten, kein revolutionärer Krieg zum Sturz der Ausbeuter, sondern ein Krieg um Rohwaren für den kapitalistischen Markt. »Und da müssen die Millionen der arbeitenden Menschen«, sagte Rosalinde, »sich hineinreißen lassen in den Amoklauf, weil die Politiker, die sich fortschrittlich nennen, es nicht verstanden haben, ihnen ihre Lage klarzumachen, weil sie 20 Jahre lang, anstatt die Kenntnisse, die sie haben müssten, auszunützen, einander in den Haaren lagen und ihre Zeit durch gegenseitige Zerfleischung versäumten. Nie haben sie die Einheit gewollt, von der sie so viel redeten. Immer kam es ihnen nur darauf an, ihre eigene Stellung hervorzuheben. Sie sind an der Spitze der Parteien Monopolisten, wie die Führer der Wirtschaft. Als Ideologen unterscheiden sie sich nicht von den Spekulanten an den Börsen. Aus ihrer Welt kann nichts Neues kommen, denn sie weigern sich, ihre verbrauchten Maßstäbe abzulegen. Sie klammern sich fest an ihren Vorrechten, ihrem Besserwissen, ihrem Neid, ihrem Geltungsdrang. Was denn das für Analysen seien, von denen ich spreche? Und ich hörte in mir meine eigenen Zweifel, gegen die ich mich wehrte. Waren es nicht Floskeln, wenn die Kommunistische Partei die Schuld an der Kriegsgefahr den britischen Finanzlords, den französischen Bankierfamilien zuschrieb, fragte ich mich? Waren Kommunisten und Faschisten nicht einander gleich, indem sie jeden, der ihnen nicht beipflichtete, in Zuchthäuser und Lager sperrten? War ihr letztes Wort nicht stets der Befehl zur Liquidierung? Waren sie nicht, weil sie das gleiche System der Bevormundung wollten, wieder beim Krieg angelangt, dem nachhaltigsten Argument ihrer gemeinsamen Sprache? Aber alles richtete sich von unserer Seite her doch gegen den Krieg, sagte ich. Unzählige kämpften im Untergrund immer noch um eine Veränderung der Lage. An Spanien erinnerte ich. Doch gerade in Spanien, sagte sie, sei ja der übrig gebliebene Wille zur Auflehnung zerschlagen worden durch die Machenschaften der Großen. Ich versuchte, den Wechsel der Standpunkte, die scheinbare Inkonsequenz unserer Politik, als notwendig zu erklären. Doch sie blieb dabei, dass mit Rhetorik und Verstellung nichts mehr zu erreichen sei. Mein Aber wehrte sie ab. Wie soll uns die Politik noch weiterhelfen können, sagte sie, wenn es doch die Politik ist, die uns in die Ausweglosigkeit gebracht hat. Wieder unterbrach sie mich, als ich antworten wollte. Du glaubst an die Vernunft, wie an ein Wunder, sagte sie. Als könnte sich Vernunft noch als Ergebnis einer Epoche der Idiotie plötzlich einstellen. Ja, sagte sie, es mangle ihr an Einsichten. Aber sie könne nicht umhin, in dem, was ich die Politik der Vernunft nannte, nur Täuschungsmanöver zu sehen, die uns niederhielten in Selbstverleugnung. Alles, was für uns von Wert sei, sagte sie, liege verschüttet unter Phrasen. Unsere persönlichen Reaktionen vermögen jetzt nichts, sagte sie. Wir haben keine andere Wahl, als uns aus dem Unvollständigen die Bruchstücke herauszusuchen, die sich noch am ehesten mit unseren Absichten in Übereinstimmung bringen lassen. Sie verstehen nicht, sagte sie, wie ich mich freiwillig einer derartigen Reduzierung meiner selbst aussetzen könne. Widerspreche sie doch allem, was ich ihr bisher über meine Arbeitspläne mitgeteilt habe. Das Zugeständnis von Einschränkungen auf politischem Gebiet, sagte ich, schließe die Forderung auf Vollständigkeit bei der künstlerischen Arbeit nicht aus. Ein solches Verlangen nach Ungebundenheit, entgegnete sie, könne von denen, die über unser Leben zu bestimmen hätten, doch nur verhöhnt werden. Auch ich empfand das Mangelhafte meiner Aussagen, denn ich wusste, dass sich die Beziehung zur Kunst und zur Politik nicht voneinander trennen ließe, und dass die weiterbestehenden Ungewissheiten im Bereich des Politischen auch die Klärung meiner künstlerischen Absichten behinderten. Meine Herkunft hing mir wieder, wie bei jedem Versuch, zu mir selbst zu finden, wie ein Gewicht an. Immer stieß ich auf diese Grundbedingung, entrechtet, stimmlos zu sein. Wenn Rosalinde nun von Toller sprach, so war es wohl, um ihr deutlich zu machen, dass sie von mir nicht die Hilfe erwartete, die sie brauchte. Sie hielt sich an die Idealgestalt dieses Toten. Ihre Fantasie war erfüllt von dessen Wärme, Güte, Spontaneität, dessen Verständnis für die Not eines anderen. Sie schilderte ihn mir wie einen Geliebten, verkleidet zum Wunschvater. Doch er wusste sich ja selber nicht zu helfen, sagte ich. Er brachte sich um, weil er keinen politischen Ausweg mehr sah. »Soll dies denn die Lösung sein?«, fragte ich, »an der Trauer über unser Unvermögen, an der Unfassbarkeit der Geschehnisse zugrunde zu gehen?« Zornig sagte sie, er habe für die Revolution gelebt, habe dafür 5 seiner besten Jahre im Gefängnis verbracht, habe gekämpft gegen die parteipolitische Engstirnigkeit. Seine ganze Arbeit, sagte sie, sei eine Anklage gewesen gegen die Entmachtung des Einzelnen. Krank, psychisch zerrüttet, sei er eingetreten für die Schwachen. Keinen Tag lang habe er sich geschont. Nie habe er versucht, sich den Notlösungen, den Halbheiten anzupassen. Ja, sagte sie, er musste sich zermahlen lassen und war in seiner Schutzlosigkeit doch ehrlicher als die anderen, die sich hinter Beherrschtheit verschanzen. Ich bin gewiss, sagte sie, dass wir einmal, wenn wir durch diese Zeit gegangen sind, in ihm und seinesgleichen die Einsichtigsten erkennen werden. Jetzt und wieder kam dieses Ja, das wie ein Aufstöhnen war. Jetzt erscheinen sie euch als Verlorene, weil sie sich erhängen, weil sie Gift nehmen, sich die Kugel in die Schläfe jagen. Später vielleicht werdet ihr darin eine würdige Antwort sehen auf eine alles umfassende Erpressung. Was nützt uns ihre Verzweiflung, ihre Flucht, sagte ich. Die Fahlheit ihres Gesichts aber erschreckte mich. Wir blieben stehen, an der Ecke der Kungsgata vorm Stureplan, Die blauen Straßenbahnen rasselten an uns vorbei. »Hätte es mehr von ihnen gegeben«, sagte sie, »und hätte man auf sie gehört, und nicht nur auf die anderen, mit ihren vorgekauten Parolen, so sähe die Welt heute anders aus.« Mein Aber klang hohl. Ich hielt inne. Dachte an den anderen, von dem ich vor ein paar Stunden gekommen war, den grauhaarigen Gnom in dem schmalen Zimmer an der Uplandsgata. Hinter zugezogenen Gardinen saß er, brummelnd, Folioseiten vollkritzelnd, dann und wann sich aufrichtend, beim Durchlesen des Geschriebenen wienerisch vor sich hinsummend und flötend. Dem Sekretariat der Komintern angehörend, beauftragt von Dimitrov, auf geheimen Wegen nach Schweden eingeschleust, bereitete er die Wochenschrift vor, deren erste Nummer im September erscheinen sollte. Lager, Herausgeber der Parteizeitung Nie Dag, Mitglied des Politbüros, hatte mich mit meinen Aufgaben bekannt gemacht. Mit deutschen und schwedischen Zeitungen, eingekauft am Bahnhof, fuhr ich zu Rosner, meldete mich mit bestimmtem Klingelzeichen, übersetzte ihm die schwedischen Nachrichten, beschaffte ihm, was er an Ergänzungen brauchte, nahm die alten Zeitungen, die zerschnittenen Blätter in kleinen Mengen mit, um sie gelegentlich in einen Abfallkorb, einen Mülleimer zu werfen. Sein zwergenhafter Körper mit dem großen Kopf verschwand hinter den Papierstößen auf dem seitwärts zum Fenster gestellten Tisch. Die Kammer, in der er hauste, war nicht länger als 3,5 Meter und 2 Meter breit. Sie lag neben der Küche, Glasscheiben waren in die Türen eingelassen. In der vorderen Ecke, neben der Tür zum Flur, stand ein weißer Kachelofen, zerknitterte Landkarten Europas hingen an den Wänden mit grünlichen Tapeten. Zeitungen, Bücher lagen gestapelt auf dem Fußboden, den Stühlen, dem Sofa. Die Genossen, die Rosner bei sich versteckt hielten, waren tagsüber nicht anwesend. Der Mann war Taxifahrer, die Frau Kellnerin im Café Tranan, gleich unten am Odenplan. »Ob die vorgezogenen Gardinen nicht Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft erweckten?«, fragte ich, durch den Spalt in den Hinterhof blickend. »Höchstens in der ersten Woche«, antwortete er. »Dann habe man sich dran gewöhnt.« Im Erdgeschoss befand sich die Wohnung. Links nebenan erhob sich das turmähnlich vorspringende Treppenhaus. Entfernt, hinter den Mauern, die die Flucht der Höfe durchteilten, begrenzten hohe Fassaden das Blickfeld. Spatzen zirpten im Efeu an den gegenüberliegenden Häuserwänden. Auch nach rechts hin erstreckten sich die Höfe mit Geräteschuppen, Gestellen zum Teppichklopfen, Fahrradständern und Waschhäusern. Ein Zaun aus Gusseisen mit Lanzenspitzen trennte das Gerümpellager der benachbarten Klempnerwerkstatt vom nächstliegenden Hofstück ab. Alles war grau, trübe. Die Fenster, endlos gereiht, in 4, 5 Stockwerken übereinander, schienen blind. Niemand konnte hier tief unten, hinter dem geblümten Vorhang, den Redakteur einer Zeitschrift vermuten, deren Anliegen es war, die Direktiven der Kommunistischen Internationale zu verbreiten. Kein Ort entsprach weniger dem Titel der Publikation, »Die Welt«, als diese Stube in dem unansehnlichen Haus an der Uplandsgata. Er aber sprach den Namen voller Stolz aus. Die ganze Welt lag draußen. Er war verbunden mit ihr durch die Zeilen, die er niederschrieb. In 1000 Exemplaren würde die Zeitung 32 Seiten enthaltend in der Druckerei der Partei hergestellt werden. »Das gedruckte Wort«, sagte er, mich strahlend anblickend durch die Brille mit den dicken Gläsern, »hat eine Kraft, der keine Mauern gewachsen sind. Irgendwo ist immer ein Riss, den sie zu durchdringen vermag.« Er forderte mich auf, im Telefonbuch nach jüdischen Namen zu suchen und diese einzutragen in das Register derer, denen Probenummern des Blatts zugesandt werden sollten. Er wollte nicht glauben, dass die Jakobsons, Danielsons und Rosengrens altschwedischer Herkunft waren. Jakob Sohn, Daniel Sohn und Rosenzweig, sagte er, den Kopf mit dem zerzausten Haar schüttelnd, und die Levins und Blumenbergs, das also sind Christen in diesem Land. Bei meinem ersten Besuch schon hatte er mir ungeteiltes Vertrauen entgegengebracht. Er ging aus von der absoluten Verlässlichkeit jener, die ihm von der Partei zugeschickt wurden, um ihm das Material zu bringen und die fertiggestellten Manuskriptblätter abzuholen. Dieses Aufeinander angewiesen sein erzeugte auch in mir Sicherheit. Ich nahm meine Arbeit hin als Folge einer Überprüfung, deren Anfänge bereits im Zusammensein mit Goppi und Heilmann zu finden waren. So sah ich Rosners lachendes Gesicht, seinen kurzsichtigen Blick, hörte ihn durch die Zahnlücken singen von der Stadt seiner Träume, während ich mit Rosalinde zum Humlegården ging, vorbei an der strategischen Ecke zwischen der Königlichen Bibliothek, in der ich aus der Weltpresse exzerpierte, und Sandbergs Buchhandlung, in der sich im Lesezimmer die internationalen Neuerscheinungen durchblättern ließen. Rosalinde war auf dem Weg zur Vorortsbahn, die sie nach Vigbyholm bringen würde, wo sie am Nachmittag in der Wäscherei des Schulheims zu arbeiten hatte. Beistehen konnte ich ihr nicht, wusste ihr nichts zum Trost zu sagen. Ich hätte ihr erzählen mögen von Rosner. Dass ich nichts darüber verlauten lassen durfte, trennte uns noch mehr voneinander. Rosner hatte mich gebeten, einen Zahnarzt ausfindig zu machen, der ihm ein Gebiss einsetzen könnte. Auch einen Radioapparat sollte ich ihm beschaffen. Er wollte Musik hören in seiner Klause. Der Besuch bei einem Dr. Wolf war vermittelt worden. Rosner konnte sich in seiner Vorstellung einer Glaubenszugehörigkeit bei dem jüdischen Arzt sicher fühlen. Peterson, der Genosse, der ihn beherbergte, würde ihn an einem Abend nach Sprechstundenschluss hinbringen und abholen. Ich sah mich von Rosner kommend auf dem Rad die lange, gerade Upplandsgata hinuntergleiten, diese fast leere Straße im nördlichsten Stadtteil, der Sibirien genannt wurde, und an der die Häuser jene Einförmigkeit und Anonymität besaßen, wie Illegale sie suchen, um sich darin verbergen zu können. Ich spürte die vorbeistreichende Luft, da ich mich den Karlsbergsweg durchstoßend vorbei am Odenplan, am Tegnerlund, wo auf der Anhöhe Strindberg saß, nackt, muskulös, die Arme zurückgestemmt, den kupfergrünen Dächern und Kuppeln überm Norra-Bantorg näherte. Ich berechnete, wie viele Stunden mir noch blieben für einen Besuch bei Brecht. Es war 4 Uhr. 12 Stunden waren seit dem Beginn der Frühschicht vergangen. Der 8-stündige Arbeitstag, das Zusammensein mit Rosner, die Stunde mit Rosalinde, bildeten geschlossene Einheiten. Vor mir ein halbstündiger Weg nach Lidingö. 2 bis 3 Stunden in Brechts Atelier. Ein halbstündiger Rückweg. Spätestens um 8 musste ich zu Hause sein. Flüchtige Mahlzeit in der Küche, Kartoffeln, Büchsenfleisch, ein Glas Milch. Mindestens 7 Stunden Schlaf brauchte ich, um den kommenden Tag durchstehen zu können. Die rechte Hand hielt sich um die Lenkstange des Fahrrads, mit der linken hielt ich Rosalindes Hand. Wir waren zur Haltestelle an der Engelbrechtsgata gekommen. Alles, was uns fehlte, war zu spüren, als Rosalinde sich aus dem Zugfenster lehnte und voller Müdigkeit sagte, dass auch ihr bald nichts anderes übrig bliebe, als dem Beispiel Tollers zu folgen. Belassen wir es für heute dabei, was uns die Kenner erklären. Es wird keinen Krieg geben, sagte Brecht, blechern, skandierend. Das klang wie aus dem Prolog zu einem Stück, gehörte aber zur Einleitung einer Reihe von Arbeitsgesprächen, die sich zunächst über etwa 2 Wochen hinzogen. Wenn das Studium, das eine Menge detaillierter Pläne erbrachte, nicht zur Herstellung des Werks über Engelbrecht führte, So war es weniger deshalb, weil Brecht Mitte September mit der Ausarbeitung und Niederschrift der Mutter Courage begann und ihn im Oktober die Abfassung des vom schwedischen Rundfunk bestellten Hörspiels »Das Verhör des Lucullus« in Anspruch nahm, sondern weil der Stoff, der im Zusammenhang mit der Epoche Engelbrechts aufgerollt wurde, von solcher Breite war, dass sich eine Spielform dafür noch nicht finden ließ. Zu kurz war die Zeit zur Konzeption und Ausführung eines Stücks keineswegs. Einen Monat benötigte er für die Courage, 14 Tage für den Lucullus. Er ging an eine Arbeit heran, als läge sie schon fertig in ihm, brauchte nur ans Licht gehoben zu werden. Die Geschichte Engelbrechts aber ließ sich nicht zu der Fabel bringen, nach der er zu meinem Unverständnis verlangte. Hin und wieder ermüdete er, wies das Thema von sich, dann schien er sich daran zu machen, eine dramatische Epik zu entwerfen, die den ständigen Verzweigungen und Abspaltungen, den Widersprüchen und Vieldeutigkeiten der Geschehnisse gerecht werden könnte. Die Worte, die ich bei meinem Eintreten vernahm, waren so zu verstehen, dass die Tätigkeit auch unter drohender Kriegsgefahr, selbst bei Ausbruch des Kriegs, fortgesetzt werden müsse. Den politischen Vorgängen ebenbürtig unter allen Umständen war das Handwerk des Schreibens. Auch am Nachmittag des 31. August und am 1. September zu den stündlichen Radiosendungen führte Brecht das Gespräch nach kurzer Erörterung der Weltlage auf das vorgenommene Pensum zurück. Gerade wenn die äußeren Gewalten Übergewicht bekamen, drängte er darauf, festzuhalten an dem, was aus eigener Kraft hergestellt worden war. Das Eindringen in das Material, das Matisse und Ljungdahl ihm beschafft hatten, verlief oft in Kreisbewegungen, in Zurückwendungen, im Wiederaufnehmen, Umdeuten und Vertiefen eines Motivs. Brechts ständiger Bedarf an Impulsen, die sich weiterentwickeln ließen, hing diesmal mit einem Vorkommnis zusammen, über das Matisse Auskunft gab. Mit kurzen Schritten, gewinkelt, den Pfaden zwischen den Tischen folgend, ging Brecht im Raum hin und her. Er hatte Ljungdahl, der nach seinen Dienststunden aus der Staatsbibliothek gekommen war und aus den mitgebrachten Büchern vorlas, unterbrochen und Matisse aufgefordert, den Hergang, aus dem die eigentliche Anregung zum Stück entstanden war, noch einmal zu schildern. »Wer ist sie denn eigentlich?« rief er. »Weiß sie denn nicht, mit wem sie es zu tun hat? Mein Werk auf solche Weise zu behandeln? Stürmen sollten wir dieses Haus, Besitz ergreifen von dieser Bühne.« »Wie sie dort gethront habe, in ihrer Hochburg«, wollte er wissen. Matisse hatte Brunius, der Leiterin des dramatischen Theaters, das Manuskript des Galilei übergeben und »Religiöse Stücke spielen wir nicht«, war ihre Antwort gewesen. Er, es handle sich nicht um die Galilea, sondern um einen italienischen Wissenschaftler der Renaissance. »Auch das könne kaum von Interesse sein«, sagte sie und legte das Heft zu anderen Schriften ins Regal, wo es wohl 20 Jahre lang ungelesen liegen bleiben würde. Erbittert und empört, nach dem ersten Bericht, hatte Brecht Matisse gefragt, welche Kräfte es gegen die Herrschenden, welche Freiheitskämpfer, Volksführer es in Schweden gegeben habe. Die Erwähnung Engelbrechts oder Engelbrechts, wie Brecht ihn anfangs noch nach seinem ursprünglichen deutschen Namen nannte, hatte ihn sogleich beeindruckt. Er legte seine Heftigkeit, seinen Zorn in diese Gestalt, malte sie sich schon aus, ehe ihm Einzelheiten über deren Charakter und Wirken bekannt waren. Engelbrecht aufgreifend, konnte er auch Stellung nehmen zur Geschichte dieses Lands, in das es ihn verschlagen hatte. Es schien hier ein Grausen zu herrschen vor dem Fremden, dem Andersgearteten. Es bestürzte ihn die offenkundige Neigung, der Einebnung des Denkens nachzugeben, die ihn aus Deutschland vertrieben hatte. Und doch wollte er in Schweden bleiben. Es war ihm hier, wie in Skovsbostrand auf der Insel Fin, ein Haus zur Verfügung gestellt worden, in dem es sich arbeiten ließ, Auch interessierte es ihn zu beobachten, auf welche Weise das Ringen zwischen den demokratischen und den reaktionären Kräften verlaufen würde. Wenn er dennoch sagte, er sei bereit, seine Tätigkeit wann auch immer abzubrechen und weiterzureisen, so kennzeichnete er damit nur die Methode, die dem Dasein im Exil angepasst war. In Schweden, wie in den 6 Jahren zuvor in Dänemark, war er Deutschland nah. Er wünschte, auf schnellstem Weg zurückkehren zu können, wenn die Gelegenheit dazu entstand. Die aber rückte nun immer ferner, und vorsorglich ließ er seine Freunde die Bemühungen um das früher von ihm ausgeschlagene, dann wieder beantragte amerikanische Visum aufs Neue betreiben. Ljungdahl holte zu einer Gebärde aus, als wollte er das Panorama des 14. Jahrhunderts umfassen. Brecht aber war noch nicht losgekommen vom Königlichen Theater, und Matthes musste wieder ansetzen zur Beschreibung der Lokalitäten. Nicht pompös, eher von dezentem Aussehen, sei das Chefzimmer gewesen, die Wände mattgrau von Holzleisten unterteilt. Niedrige Bücherregale, grüne Plüschgardinen an den beiden Fenstern zur Nibrogata, grünes Sofa vorm Empire-Schreibtisch in der Ecke, ein Sitzungstisch aus rotbraunem Mahagoni, etwa 2,5 Meter lang, die Sessel mit weinrotem Stoff bezogen. »In welchem Stockwerk und wie zu erreichen?«, fragte Brecht. »Vom Kanzleieingang auf breiten Stufen 2 Etagen empor, dann weiter auf einer Wendeltreppe zum Vorzimmer. Nach der Anmeldung nach längerem Warten durch die getäfelte Tür. Drinnen standen die Fenster offen. Der Turm der Versicherungsgesellschaft Filgia an der Ecke der Birger Jarlsgata war zu sehen mit der flatternden Fahne. Roter Firmenname auf weißem Grund. Der Wind wehte aus der Richtung des Berzelii-Parks und trug den Geruch der Akazien mit sich. Der Verkehr rauschte um das Rondell am Nibrokai. Einer der Schärendampfer stieß sein fauchendes Abfahrtssignal aus. Hinter der Messinglampe mit grünem Schirm saß die Herrin des Hauses. Matthes reichte ihr die Abschrift des Stücks. Allein das große Format, das bräunliche Papier des Manuskripts, war ihr ungewohnt, missfiel ihr. Sie wog es in der Hand. Als Verfasser des Texts zur Dreigroschenoper war Brecht ihr bekannt. Vor allem sah sie in ihm einen, der alte Stücke umschrieb. Die Theaterzettel an der Wand neben ihr mit der Ankündigung des Gustav Vasa zu Oberst, Regie Sjöberg, raschelten. »Wie war ihr Gesicht?«, fragte Brecht. »Großflächig, kühl«, sagte Matthes. »Schön könnte es nicht genannt werden, weil ohne persönliche Züge. Eher maskenhaft. Als spiele sie die Rolle einer Königin. Die Stirn hoch, das Haar glatt zurückgestrichen. Weiße Perlen an den Ohren. Weiße Perlen um den Hals.« Um Engelbrecht und die Revolution von 1434 zu verstehen, sagte Ljungdahl, müssen wir uns zuerst mit der Zeit Margaretas, mit der Kalmar-Union befassen. Als habe er die Bemerkung nicht gehört, sagte Brecht, sich das Chefzimmer mit den offenen Fenstern vorstellend, man wisse also, woher der Wind weht. Ob Matthes sonst noch etwas aufgefallen sei, fragte er. Da war eine Glastür links, halb von einem Vorhang verdeckt, sagte dieser. Durch die mit einem Gerank im Jugendstil versehenen Scheiben war ein Stück des Wandelgangs vorm 2. Rang zu erblicken. Die Geschlossenheit des Zimmers, in dem sein Schauspiel abgetan worden war, wurde durch die gläserne Tür durchbrochen. Der direkte Zugang zum Zuschauerraum, zur Bühne, dies schien Brecht, der nie ins Theater ging, zu beschäftigen. »Wir sollten versuchen«, sagte Matthes, »Sjöberg für uns zu gewinnen.« Brecht winkte schon ab. Wie ihm Unverständnis von der Leiterin des Theaters entgegengebracht worden war, So zeigte er nun seine Missachtung gegenüber den anderen Vertretern dieses Hauses. Nur in unserer eigenen Regie, sagte er, ließe sich die Aufführung des Stücks verwirklichen. Den Regisseuren hier sind unsere Theorien unbekannt. Und wenn er von uns sprach, so meinte er damit seine Bereitschaft zur gemeinsamen Erarbeitung, seine Offenheit für eine Vielfalt von Vorschlägen, bei der ihm die Aufgabe überlassen blieb, die Auswahl zu treffen und seinerseits wieder Bilder, Konfrontationen, Handlungsverläufe zur Diskussion zu stellen. Sein Abschweifen vom Gegenstand, das wie Unaufmerksamkeit, Abbruch erscheinen konnte, was er bei anderen nicht duldete, zeigte doch gleich wieder eine Zusammengehörigkeit mit den Erörterungen. Von Anfang an zeichnete sich das Muster des Werks vor uns ab. Aus zwei Teilen sollte es bestehen, jeder Teil voller Widersprüche, doch vorherrschend im ersten die Kräfte von oben, im zweiten dann die Kräfte von unten. Gegen die Gesellschaft der Ritter und Prälaten, ansässig in befestigten Schlössern und Kirchen, erhob sich das frühe Bürgertum, den Handel entwickelnd, Städte bauend. Ein Jahrhundert des Vordringens einer neuen Klasse, in den Konturen noch undeutlich, abhängig hier vom einheimischen Adel, dort sich verbindend mit ausländischen Unternehmen, mit beweglichem Kapital, Vorteile gewinnend gegenüber dem festen Bodenbesitz. Der Zusammenstoß zweier Welten, die eine ihre alten Gewaltmittel verlierend, doch immer noch fähig, sich durch Diplomatie und militärische Überlegenheit ihre Privilegien zu erhalten, die andere, fortschrittlich, indem sie feudale Formen der Ausbeutung beseitigte, gleichzeitig aber schon zu einer neuen ökonomischen Ausplünderung greifend. Darunter die große Mehrzahl, das Landvolk, abstammend aus der Urgesellschaft der freien Bauern, die sich unterjochte Arbeitskräfte gehalten hatten. Hier war die breite, verharrende Kraft zu finden, in den Dorfgemeinschaften wurden die Reste von Selbstständigkeit bewahrt. Einzelne Landeigner erreichten den Rang von Junkern und Knappen, wandten sich getrieben von den Umwälzungen dem einkunftbringenden Bergbau zu, die Kleinbauern dagegen befanden sich im Abstieg, mehr und mehr erdrückt von den Lasten der Steuern. Die Knechte, rechtlos, noch kaum imstande, sich aus der Erniedrigung zu lösen, bildeten bei ihrer Abwanderung in die Zechendistrikte während des ersten Industrialisierungsprozesses als Tagelöhner und Soldarbeiter den Grund für das Entstehen einer aufrührerischen Schicht. Der König hatte, zuerst durch die andrängenden Aristokraten, dann durch die Expansion der Mittelstände, von seinem Despotismus einbüßen müssen. Zur Bewahrung seiner Macht brauchte er nun sowohl die Gunst der Edlen als auch die Fürsprache der Handwerker und Gewerbetreibenden. Margareta, Tochter des dänischen Königs Atterdag, im Alter von 10 Jahren dem König von Norwegen angetraut, erzogen von Maereta, der Tochter der Seherin Birgitta aus schwedischem Königsgeschlecht, war dazu auserwählt, die Stellung der Fürstenhäuser noch einmal anzuheben und nach der dänisch-norwegischen Verbindung auch Schweden für sich zu gewinnen und die drei nordischen Reiche unter Dänemarks Führung zu einer Großmacht zu vereinen. Erste Szene: Einkleidung des Kinds als Modell der Königin, wie sie später erscheinen sollte. Von den Zofen gesalbt und gekämmt, im Gewand aus goldschimmerndem Brokatstoff, das Gesicht winzig in dem über die Schultern fallenden Haupttuch, umhüllt vom glockenförmigen, vorn von einer übergroßen, mit Edelsteinen besetzten Brosche zusammengehaltenen Mantel, stand es, puppenhaft, vorm stampfenden Hofstaat. Hingereicht wurde es dem schwächlichen, linkischen König, der im eng anliegenden Rock voll eingewebter, beiltragender Löwen mit tief sitzendem Gürtel, von dessen Mitte der Dolch herabhing, in zweifarbenen Strumpfhosen, die Füße in perlenbestickten Schnabelschuhen, die Schultern verbreitert durch den mit Hermelinfellen gefütterten Überwurf, den Kopf mühsam aufrecht haltend unter der schweren Krone, ihr die schlaffen Hände entgegenhob. Ringsum die Ritter, in Kesselhauben, mit Nasenschutz, Spitzhelmen, mit aufgeschlagenem Visier, hohen Kettenkragen, polierten Brustplatten, ledernen Lendnern, Armschienen und Beinpanzern, gewaltige Schwerter umfassend. Zu Litaneien, begleitet von Posaunen, Zimbalen und Pauken, wurde Margareta am Sonntag nach Ostern, den 9. April 1363, von einem Erzbischof und zwei Bischöfen mit Hokan vermählt. Im Herbst desselben Jahres zog Albrecht von Mecklenburg, um sich zum schwedischen König ernennen zu lassen, in Stockholm ein.